jetzt eröffnen. Und ich übergebe erstmal Frau Busian das Wort. Ich werde wahrscheinlich heute die kürzeste Eröffnungsrede halten, die ich je gehalten habe, weil ich habe gehört, dass Herr Händel jetzt fast eine Dreiviertelstunde reden will zu Ihnen. Deshalb stärken Sie sich vorher. Wenn Sie die heutige Ausstellung sehen, werden Sie sich als erstes fragen, was macht die Kunst in der Krise? Bernd Neumann hat darüber nachgedacht, denkt sie nach, reflektiert sie, hat sie einen Lösungsansatz vielleicht bereit oder bringt sie uns einfach nur zum Lachen? Wir haben in der Kunststiftung ganz selten Anträge, die sich mit politischen Themen oder vielleicht sagen wir es eher mit dem Zeitgeist auseinandersetzen. Dass das nun so extrem aktuell werden würde, hätte, glaube ich, niemand von uns gedacht. Und ich kann nur sagen, ich war sehr begeistert von dem, was Herr Neumann in den letzten 3 Monaten mithilfe seines Arbeitsstudiums produziert, kreiert und heute ausgestellt hat. Und ich bin noch mehr begeistert darüber, dass die UFO-Galerie jetzt durch den UFO-Kunstraum wieder neu belebt wurde. Wir haben hier viele legendäre Ausstellungen in den letzten 2,5 Jahren gesehen und deshalb ist es, glaube ich, auch ein ganz besonderer Moment, dass jetzt wieder ein Stipendiat hier im UFO-Kunstraum ausstellen kann. Ich danke sehr Herrn Löwe, Herrn Händel, dass Sie quasi unseren Stipendiaten die Räume zur Verfügung gestellt haben und übergebe Ihnen jetzt das Wort für die nächste Dreiviertelstunde und bin sehr gespannt. 2 Sätze zu diesem Raum vorweg, auch erbeten von Bernd Neumann. Es ist, wie man sieht, kein White Cube, also es ist kein klassischer Ausstellungsraum. Es heißt nicht ohne Grund UFO, das ist nebensächlich, aber Universität. Das ist ein Bildungsraum, soll ein Podium sein für politische Bildung oder beziehungsweise für die Resensibilisierung, dass was das draußen stattfindet, halt nicht nur Straßenleben ist und zu Hause, sondern dass sich da überall sowas wie Politik einschreibt und dass man dafür einen Begriff haben muss, dass man dafür eine Sensibilität entwickeln muss und dann einfach auch, was einen stört, angemessen darauf zu reagieren. In diesem Sinne ist auch schon seit ein paar Monaten hier so eine Arbeit, geht vonstatten, ich begreife heute sozusagen das Angebot, eine Rede zu halten, auch als Bildungsauftrag. Deswegen wird es ein bisschen trockener, aber hoffentlich inhaltvoller. Also, einleitend. Einleitend. Vor einem Monat fand hier ein Themenabend statt zum Verhältnis der Kunst zur politischen Kritik und Verso. Der Abend hieß, und das soll Kritik sein? Und wurde von meinem Kampfgefährten Sebastian geleitet. Wie Kunst zur Kritik stehe, diese Frage gab Anlass für ein Missverständnis, nämlich zur Engführung zwischen Kunst und Kritik, und erzählte uns Wolfgang Keger von der Staatlichen Galerie Moritzburg in einem Vorgespräch, dass es schon einen entscheidenden Unterschied gebe zwischen einer Rede zur Ausstellungseröffnung und einer Rede zur Kunstkritik. Erstere solle doch den Dialog einleiten und den Dialog eröffnen zwischen den nun gezeigten Werken des Künstlers bzw. Künstlerin und dem Publikum. Letztere, die Kunstkritik, habe dann schließlich die Aufgabe, das Werk selbst in den Diskurs der Kunst einzugliedern, es zu bewerten, ihm seinen gerechten Platz zuzuweisen etc. So also die Kritik und die Kunst. Ich war etwas erschrocken über diese anscheinend durchgesetzten Zuweisungen, erschrak mich auch ganz praktisch, denn ich war gerade dabei, mich in dieser meiner unwissenden Haltung mit Bernd Neumanns Ausstellung auseinanderzusetzen. Ernst nehmen statt Rückzieher, also ich bereite einen Dialog vor. Ich mache das, indem ich den Begriff der 2 Reden, die im Dialog ja so vordergründig sind, ernst nehme, eine Rede stark mache, die gegenüber den hier sinnlich und ganz handfest wahrnehmbaren und somit viel problemloser für ihre Gültigkeit werbenden Objekten und Installationen einen Gegenpol profiliere. Somit wird es keine Rede eines kunstnahen bzw. kunstkurzschlüssigen Beschreibens und Bespiegelns, keine elaborierte Ersatzrezeption. Auf das der Dialog also zustande komme. Ich stelle mich, wie es so schön heißt, den Objekten fremd. Meine ihnen widrige Position versuche ich folgend aber nicht nur rhetorisch, sondern inhaltlich, nämlich im Referat und Analyse der Gemeinplätze oder des Zeitgeistes, wie es gerade hieß, zu stärken. Es geht folgend um das, was diese Objekte und Installationen von Bernd Neumann durch ihre Titeleien allein zitieren, was ihnen also womöglich eingeschrieben ist, beziehungsweise wogegen sie sich behaupten müssen. Das ist der ökonomische, somit politische Kontext. Die Revolution schläft nie, so der Titel dieser Ausstellung, der auch der Titel eines Objektes der Ausstellung ist. Bernd Neumann erzählte mir im Vorfeld, dass er diesen nun entgegen eines früheren Vorschlages besser fände, weil er universeller, allgemeingültiger sei. Somit ist diese Äußerung beste Basis und geradezu der Aufruf, mich nicht in Partikularinterpretation zu verlieren, sondern eben das Thema ganz allgemein zu bearbeiten. Die Revolution schläft nie. Der bloße Begriff scheint mir hier mehr zu meinen, als der bloße Eintrag im deutschen Wörterbuch sagt. Viel eher scheint er in seiner hier verwendeten Form unterbestimmt, also Erläuterung bedürftig. Daher versuche ich im Folgenden etwas ausführlich, es tut mir leid, zwei meines Erachtens nach zentralen Verwendungen von Revolution nachzuzeichnen. Dieser, auch mein Wunsch nach Klärung, mag vor allem daher rühren, dass Revolution in den letzten Jahrzehnten eine gravierende Wandlung erfuhr. Die Spannung einer Revolution schläft nie, einer metaphorischen, personalisierten und universalen Einbettung im Titel, speist sich für mich aus eben dieser unseren heutigen unentschiedenen Bestimmung. Also ist sie ökonomisch gemeint, politisch, feuilletonistisch oder einfach nur Wortspiel. Was also ist Revolution? Wie also ist eine chronisch wache Revolution gemeint? Erste große Teil jetzt. Die technische Revolution soll, aber bitteschön muss den Arbeiter erschlagen. Die Werbung ist womöglich der zeitgenössische Bereich, in dem der Begriff der Revolution am häufigsten zu hören ist. Sie bewirkt Produkte im Sinne der fundamentalen, alles erschütternde Neuerung, zum Beispiel die Synthetisierung von Aromen, die Beständigkeit von Materialien, die Stabilität und Verbilligung von Prozessoren etc. Die Revolution verweist dabei stets auf eine technische Innovation, einen unvorhergesehenen, sprunghaften, dabei zentralen Fortschritt. Auch wenn Werbesprüche allesamt mit einem Augenzwinkern vorgetragen werden, die Verhältnismäßigkeit der sprachlichen Mittel war nie das Feld der Werbetexte, zitieren sie doch ganz ernsthaft und wissentlich eine Denktradition, die in der Tat technische Innovation und die Verbesserung des Lebens schlechthin zusammenführt. Diese Engführung und diese Engführung als massentaugliches Phänomen mag ich mit zwei Beispielen aus zwei verschiedenen Ecken bebildern. Das erste Beispiel dafür, dass zwischen technischer und sozialem Fortschritt ein unmittelbarer Zusammenhang existiere und man danach handeln müsse, ist die US-amerikanische Singularity University. Diese ist eine bzw. die interdisziplinäre Sommerschule der technischen, ökonomischen und politischen Elite, deren, laut Selbstdarstellung im Netz, Mission is to assemble, educate and inspire a cadre of leaders who strive to understand and facilitate the development of exponentially advancing technologies in order to address humanity's grand challenges. With the support of a broad range of leaders in academia, business and government, Singularity University hopes to stimulate groundbreaking, disruptive thinking and solutions aimed at solving some of the planet's most pressing challenges. Und so sieht es nun auf Deutsch auch der Stern, unisono zum Spiegel und der Zeit, die sie alle schreiben, ich zitiere jetzt erstmal nur den Stern, an dieser neuen Singularity University in Kalifornien können Studenten machen, was sie wollen, aber ihre Arbeit soll das Leben der Menschen verbessern, genauer das Leben von 1 Milliarde Menschen. Nur die ganz großen Probleme unserer Welt gilt es mit neuer Technik zu meistern. Hinter der Singularity University steht die Vorstellung, dass sich mit Technik viele Probleme wie Armut und Klimawandel lösen lassen. Also hier mit Technik soll Armut gelöst werden zum Beispiel. Diese gemeinhin wohlwollende Erwartung an die Technik gilt den klassischen Science-Fiction-Autoren bereits als fraglich. Solche Blauäugigkeit konterten sie mit Gegenentwürfen, die sich aus dem Siegeszug einer Technik ebenso gut ergeben könnten. Jedoch, auch hierbei scheint das Verfahren der Kopplung zwischen Technik, Gestaltbarkeit des Sozialen, nicht entkräftet. Sie bleibt bestehen, wenn nur eben gegensätzlich bewertet. Die Technik etabliere nun nicht von sich aus das Gute, sondern eben das Schlechte. Die Technik treibe den Menschen in dessen Abhängigkeit, es käme zum Verlust des Menschlichen, zu einem unaufhaltsamen Hinübergleiten des Menschen in die Maschine. Zweites Beispiel. Zeuge dieser Unentschiedenheit, was Technik in sich trägt, war wieder einmal die Transmediale, das internationale Festival für digitale Kultur. In diesem Jahr widmete man sich unter dem Motto Futurity Now die Frage des Scheiterns dieses Versprechens einer sozialen und politischen Innovation, die mit dem Siegeszug der neuen Medien beinahe notwendig verbändelt war. Zitat: Das ganze 20. Jahrhundert hindurch stellten Schriftsteller und Vordenker das Jahr 2010 als das leuchtende Beispiel einer Zukunft dar, die vom technischen Fortschritt und sozialer Harmonie geprägt sein würde. Aber nun ist 2010 heute und es ist deutlich geworden, dass die Weltgesellschaft weder die Utopie noch die Antiutopie ist, die üblicherweise in diesen Zukunftsfiktionen, Architekturen und Theorien gezeichnet wurde. Verwerfen die Beiträge des Festivals aber nun diese Denktradition? Obwohl in den Festivalveröffentlichungen immer wieder auf wirtschaftliche und politische Faktoren verwiesen wird, lässt man von der wirklich Allmächtigkeit der Technik und hier eben der Medientechnologie nicht ab. Eine afrikanische Referentin zum Beispiel findet in der Verbreitung des Handys in Zentralwestafrika den Garanten für die politische und wirtschaftliche Wohlfahrt. In den Algorithmen, die der Internetsuchmaschine Wolfram Alpha antreiben, sieht dessen Entwickler mit der Theoretikerin Mercedes Bunz ein, Zitat, utopisches und politisches Moment. Wirtschaft und Politik sind in beiden Fällen reaktiv, sie werden von der Technik ins Recht gesetzt. Die Engführung also, gleich ob nun zum Guten oder zum Schlechten, relativiert und enthebelt sich demnach selbst. Es klebt anscheinend nicht an der Technik, wie sie Einfluss nimmt auf das Leben der Menschen ganz allgemein. Man kennt es ja, der Buchdruck, das TNT, die Kernspaltung, die Gentechnik, jetzt gerade ist auch der Laser 50 Jahre alt geworden. Alles technische Innovation, Revolution auf technischem Gebiet. Die positive oder schlechte negative Wirkung von ihnen nimmer eingeschrieben, daran litt Nobel, Einstein, Oppenheimer. Die Kontroverse um die Verantwortung des Wissenschaftlers, die in den 1930er Jahren begann und in den 1950ern zu keinem argumentativen Ende lediglich durch die McCarthy-Ära zu einem politischen Mundverbot kam, ist dafür ein wichtiger Beleg. Diverse Ethikkommissionen, ich erinnere an die deutsche Stammzellendebatte, wie auch ich vermute demnächst eine Debatte vom Zaun bricht über das Zellendesign, was letzte Woche ja populär wurde von dem Venter, belegen, dass eine moralische bzw. politisch vertretbare Verwendung neuer Technologien nicht von vornherein feststeht, sondern eben gefunden werden muss. Wie auch immer wir eben auf diese Art der technischen Revolution geschaut haben, sie scheint alles zu sein, außer universell, außer grundlegend, außer allgemein und allumfassend positiv. Jedoch, man hat es eben gemerkt, gemessen an dem ihm eingeschriebenen Anspruch, allgemeine Veränderung, also bestenfalls allgemeine Wohlfahrt zu bringen, sieht man die kategorischen Grenzen, es mit der Technik eben allein zu schaffen. So muss das in den Blick kommen, dass die Technik anwendet oder wer die Technik anwendet, für diesen oder jenen Zweck, für dieses oder jenes Auskommen. Schauen wir, wie es sich mit der Revolution bei den unmittelbaren Anwendern der revolutionären Technik verhält. Dazu ein kurzer, klärender historischer Exkurs, nämlich zu den sogenannten Maschinenstürmern. Marx referiert dazu im ersten Band des Kapitals, seit dem 17. Jahrhundert hat eine technische Entwicklung, besonders in der Tuchherstellung, eine andere abgelöst. Bandmühle, Windsägemühle, wasserbetriebene Wollschermaschinen, Dampfwebstühle etc. Das beabsichtigte Resultat auf Seiten der Produktion, Arbeit und Ware wurden billiger als die der Konkurrenz. Das notwendige Resultat auf Seiten des Arbeiters, er verbilligte seine Arbeitskraft, er bekam weniger für die Anwendung seiner Kräfte, zum größten Teil war er gar überflüssig, er war in den Augen des Kapitals wertlos geworden. Das hatte die Maschine. Somit kommt den Arbeitern unverschuldet ihr Lebensunterhalt abhanden. Zitat, wo die Maschine allmählich ein Produktionsfeld ergreift, produziert sie, chronisches Elend, in der mit ihr konkurrierenden Arbeiterschicht. Wo der Übergang rasch, wirkt sie massenhaft und akut. Akut wirkte die englische Baumwollmaschinerie auf Ostindien zum Beispiel, dessen Generalgouverneur, jetzt mein Zwischenteil, alles andere als ein fragloser Agent der Menschlichkeit für diese seine Kolonialbeute, deswegen ist er dort, selbst der konstatierte 1834-35, das Elend findet kaum eine Parallele in der Geschichte des Handelns. Die Knochen der Baumwollweber bleichen die Ebenen von Indien. Zitat Ende. Somit erscheint die Technik in eben kapitalistischer Anwendung selbst der Grund der Missstände in diesem ersten Schritt, schreibt Marx, das Arbeitsmittel erschlägt den Arbeiter. Zitat Ende. Dieses Ausstechen durch die Maschine, die dann den Siegeszug zur westlichen Ökonomie, namentlich die industrielle Revolution, erst einleitete, zog daher verständlich den Groll der Arbeiter auf sich. Sie wurden Maschinenstürmer. Ich zitiere weiter Marx. Erst seit der Einführung der Maschinerie bekämpft der Arbeiter das Arbeitsmittel selbst. die materielle Existenzweise des Kapitals. Er revoltiert gegen diese bestimmte Form des Produktionsmittels als die materielle Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise. Ziemlich ganz Europa erlebte während des 17. Jahrhunderts Arbeiterrevolten. Diese Engführung zwischen Technik und sozialer Wirkung ist freilich, wie oben erwähnt, eine verkürzte, hatten wir, und trifft den eigentlichen Zusammenhang nicht. Es klebt nicht an dem Werkzeug, wie es verwendet wird. Demnach zerstört man mit der Maschine, die mich meiner bezahlten Arbeit und somit den einzigen Weg zum Erwerb meiner Lebensmittel beraubt, lediglich das Mittel eines ökonomischen Handelns, jedoch nicht dieses selbst. So ist die Maschine sicher die materielle Grundlage der kapitalistischen Produktion, jedoch nicht die kapitalistische Produktion an sich. Daher endete mit der einen oder anderen Maschine nicht die ökonomische Abhängigkeit, schon gar nicht endete damit eine diese Ökonomie schützende Strafrecht und dessen einschüchternde Wirkung schon gar nicht dessen ausgiebige Exekution. Die technische Neuerung, also hier die Maschine, setzt somit nichts von sich aus ins Recht. Sie ist eben kein Selbstzweck. Aber wessen Zweck ist sie? Wessen Mittel? Marx schreibt über die Geschichte technischer Innovation der frühen Industrialisierung. Man könnte eine ganze Geschichte der Erfindung seit 1830 schreiben, die bloß als Kriegsmittel des Kapitals wieder Arbeitermorden ins Leben traten. Und das ist nicht rhetorisch gemeint, sondern praktisch. Denn was eigentliche Quelle und zugleich Stachel der kapitalistischen Produktion ist, nicht nur eine unbeabsichtigte Nebenerscheinung, ist der Arbeiter als Notwendigkeit und als Lebewesen. Andrew Eure, britischer Ökonom, Chemiker und Zeitgenosse von Marx, spricht daher von der, Zitat, unerträglichen Sklaverei und meint damit die Abhängigkeit des Kapitalisten vom Arbeiter und nicht etwa die dringlichere, praktische und rechtlich alternativlose vom Staat zugewiesene Abhängigkeit des Arbeiters vom Kapitalisten. Das Problem wäre aber, so Eures Weitblick, perspektivisch zu lesen, nämlich, wir kombinieren, durch weitere technische Neuerungen, der den latent unzuverlässigen und auch teuren Arbeiter zunehmend überflüssig mache. Im ganzen Satz heißt das bei Eure, endlich suchten sich die Kapitalisten von dieser unerträglichen Sklaverei zu befreien, indem sie die Hilfsquellen der Wissenschaft anriefen. Die Erfindung bestätigte die von uns bereits entwickelte Doktrin, dass das Kapital, indem es die Wissenschaft in seine Dienste presst, stets die rebellische Hand der Arbeit zur Gelehrigkeit zwingt. Zitat Ende. Das ist nach Eure also ein zu lösender Gegensatz der Interessen, in dem das eine Interesse immer kleiner gehalten wird und schließlich aus der Rechnung fallen kann, könnte. Angetrieben durch die Konkurrenz selbst, der man sich im Kampf um den Umsatz der Ware auf dem Markt immer wieder aussetzen muss, ist diese Not aber eben in dieser Marktlogik verständlich. Der Kapitalist kann dann nicht mehr anders, als die Rationalisierung, heißt Verbilligung seiner Produktion voranzutreiben, weil er am Markt noch teilhaben will. Es ist kein persönliches Befinden mehr, so wie die Technik kein Selbstzweck. Wer die technische Neuerung verschläft, bleibt auf der Strecke. Das Managementkonzept heißt wach bleiben. Damit wird die technische Revolution, wirkt die technische Revolution in zwei Richtungen. Zum einen spiegelt, reproduziert und dynamisiert sie die herrschenden ökonomischen, also kapitalistischen Verhältnisse. Und das heißt zum zweiten, dass sie damit den Ausschluss des Arbeiters von seinen Lebensmitteln, den Produkten seiner Arbeit fortführt und die Erpressung manifestiert, trotzdem nur über Arbeit an diese seine notwendigen Lebensmittel zu kommen. Jede technische Novität verunmöglicht ein alternatives Wirtschaften, ein alternatives Zusammenkommen der Menschen abseits des Lohnvertrages. Dafür sorgen die Besitzverhältnisse, die keinen Raum für eigenständige, mittellose Selbstversorgung mehr lassen. Dafür sorgt die durch die Maschine, die sich kein Arbeiter leisten kann, gesteigerte Produktivität, jedes Produkt des maschinenlosen Arbeiters, so etwa die autarke Heimarbeit, aussticht, sodass er sich darüber nicht ernähren könnte. Die kapitalistische verstandene Revolution verhält sich also praktisch gerade gegen alle soziale Wohlfahrt. Es ist eher die Militarisierung und Optimierung dieses ökonomischen Verhältnisses zum Zwecke der Bereicherung des diese Technik entwickelnden und anwendenden Menschen. Das Arbeitsmittel erschlägt den Arbeiter. Dieser Satz bekommt im Lichte dieses Kalküls und der kapitalistischen Dynamik eine reflexive, eine potenzierte Kraft. Eine soziale Revolution hängt also mitnichten an der Technik allein, sondern an den Zwecken ihrer Anwendung. Deswegen auch war die Stellung zur Technik und zu den Wissenschaften nie eine der Systemfrage. Die hier in der Nähe, in Leuna, 1958 gehaltene Chemiekonferenz der ZK der SED, Chemie gibt Brot, Wohlstand und Arbeit, zeigt das wunderbarerweise. Den Welthunger zu lösen, gelingt also nicht durch die Entwicklung neuer Technologien allein. Essen gibt es, das gehört zu den Banalitäten jeder UNO-Statistik, ausreichend. Genauso wie das Wissen um Trinkwasserzubereitung und Medikation. Es zählt also der bedingungslose Zugang zu ihnen, entkleistert von restriktiven ökonomischen und politischen Interessen. Eine Revolution des Sozialen müsste dieses soziale Bestimmende, also jene, die kapitalistischen Märkte anwendenden und schützenden Agenten angehen. Andersherum, solange diese sich nicht ändern, wird es Hunger, zum Beispiel durch Preise auf Lebensmittel geben, Obdachlosigkeit, Verelendung und ein paar Kriege. Denn sie sind schlechthin die Resultate und die Quellen des kapitalistischen Reichtums. England in den letzten Jahrhunderten, die afrikanischen Staaten, das kolonialisierte Indien, das sich industriell mausernde China etc. Das kapitalistische Wirtschaften hat die Armut erst produziert, welche es nun zu lösen vorgibt, und es wird sich scheren. Also, nächster, etwas weniger umfangreicher und damit der letzte Abschnitt. Die politische Revolution. Da war doch was, ach nee, eine Hausnummer geirrt. Was selbst der engagierte kapitalistische Mensch und Unternehmer erblicken mag und nicht leugnet, wenn auch anders interpretiert und folglich mit anderen, nämlich rein technischen Mitteln zu lösen trachtet, sind die Probleme der Menschheit wie Hunger, Armut, Verelendung. Das haben mir die Zitate alle zugestanden. Die haben mir nicht gesagt, es gibt keinen Hunger auf der Erde, sondern es gibt den. Wir lösen das aber mit technischen Mitteln innerhalb einer kapitalistischen Denke. Mit welcher Emphase dabei auch auf die Revolution verwiesen sein mag, wenn nun technische Innovationen von sich aus nimmer diese Probleme lösen, die technische Entwicklung für sich blind für ihre ökonomische Indienstnahme ist, und so doch in der kapitalistischen Anwendung grundweg für diese Miseren verantwortlich, dann geraten wir ziemlich sicher auf einen grundlegenden, nämlich politischen Revolutionsbegriff. Findet aber heutigen Tags angesichts der im Kapitalismus und seiner technischen Innovation nicht recht lösbaren sozialen Probleme eine Diskussion um die Not einer politischen Revolution noch statt? Ich beziehe mich nur kurz auf ein paar populär gewordene Positionen dieses Wandels und skizziere die Konsequenzen für die politische Diskussion, so wie wir sie nun mehr durchgesetzt erleben. Zeitgeist kann man dazu auch sagen. Ja. Zuallererst, mit 89, 90 änderte sich irgendwas Entscheidendes. In den 90er Jahren endete nämlich der sogenannte Systemgegensatz. Zur Erinnerung für manche. Zwei, trotz vielerlei politischer, ökonomischer und ideologischer Geschichten und Differenzen sich zu Systemen verbündeten einzelnen Staaten, stand nach dem Zweiten Weltkrieg jedenfalls praktisch in militärischen Opposition. Nun, die kettengleiche Implosion fast aller sozialistischer Staaten in den 1990ern galt schlechthin als generelles Bankrott des Ostens und all das, wofür er im Westen stand. Dieser Bankrott wurde im gleichen Zug gewendet in einen doppelt universellen, also den Sieg des Westens. Das Zugrundegehen einer Ökonomie und der mit ihr verknüpften Staatspraxis galt somit als Ausweis einer ökonomischen, vernünftigen und vor allem moralischen Überlegenheit des Gegenparts, also des Westens. Revolution? Nimmermehr, ihr fehlt der Stoff. Die großen Antagonismen, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts bestimmten, galten mit einem Mal als überholt, erschienen als bloße Ausgeburten von Ideologien und nun als historisch überwunden. Geschichte hätte somit zu einem Ende gefunden, die posthistorische Zeit, so Fukuyama in seinem bekannten Essay von 1990, sei nun angebrochen, endlich. Die Weltlage würde sich von nun an bis auf wenige kleine Krisenherde auf ein Niveau halten, nämlich den der siegreichen westlichen Demokratie unter kapitalistischer Verwertung. Welt würde flach werden, kristallisieren. In den Augen der westlichen Politologen und Historiker sei daher der Blick befreit und nichts würde mehr von der Realpolitik ablenken. Die neuen Subjekte des Weltgeschehens seien fortan Agenten nicht einer Ideologie, sondern ihrer selbst, ihrer Identität, ihrer Kultur. Mit diesem Schritt wurde das Staatswesen, die Ökonomie, Ausdruck der ihnen vorgelagerten Kultur bzw. Identität etc. Sie erschien dieser nicht mehr äußerlich, nicht mehr zuwider, nicht mehr instrumentell. Ein beachtlicher Themenwechsel. In diesem Sinne wurde Identität bereits 1983 in einem Grundrecht der Nationen durch die Weltkulturerbeorganisation UNESCO aufgenommen. Identity Politics wurde zum Leitmotiv vieler Staaten, so auch der das Systemparadigma ablösenden US-amerikanischen Außenpolitik. Die in diesem Zusammenhang berühmt gewordene Abhandlung Samuel Huntingtons Kampf der Kulturen, die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, 96 erschien auch in Deutsch, eröffnet somit, welch Wunder, mit dem Kapitel Die neue Ära der Weltpolitik und dem ersten Unterkapitel Flaggen und kulturelle Identität. Die Konjunktion und verweist in seinen Augen in der Tat auf den Widerspruch zwischen politischem und kulturellem Verständnis der Staatlichkeit bzw. des Menschen an sich. Ein Widerspruch, der unter der neuen Perspektive, wonach die Prämisse bei der Kultur läge, jedoch zu überwinden sei. Im Ende des Buches steht daher folgende Schlussfolgerung, die den politischen Appell nicht zu verbergen sucht. Zitat: Die Machthaber anderer Länder haben, wie wir sahen, manchmal versucht, ihr kulturelles Erbe zu verleugnen und die Identität ihres Landes von der einen Kultur zu anderen zu verschieben. Bis heute haben sie damit in keinem einzigen Fall Erfolg gehabt, vielmehr haben sie schizophrene, zerrissene Länder geschaffen. Welchen Platz soll in einer Ära, in der weltweit Völker sich in kulturellen Begriffen definieren, eine Gesellschaft ohne kulturellen Kern annehmen, die sich allein durch ein politisches Credo definiert? Politische Grundsätze sind eine heikle Basis für den Aufbau einer dauerhaften Gemeinschaft. Zitat Ende. Im Lichte eines solchen Bewusstseins versteht sich das Wiederaufleben, vielleicht ein bisschen bekannter, hier unter Akademikern, der kulturellen Gedächtnisforschung. Die Erfindung, die Popularisierung und die mit den allerhöchsten Zöpfen des Bundes alimentierte Forschung einer eigenen kulturwissenschaftlichen Disziplin hat darin ihr ganz historisches und politisches Motiv. Namen wie Ansgar Nüning, Sigrid Weigel, Jahn und Alaida Aßmann sind aus dem deutschen Feuilleton seit den 1990er Jahren kaum noch wegzudenken, wie auch Initiativen diverser Regionen, überregionaler Tageszeitungen und Bundesländer, sich ihrer Identität, ihres Gedächtnisses, ihrer Kollektivsymbole zu vergewissern, insofern man sie zuvor in aufwendigen Forschungsprojekten gefunden und konstruiert hat. Ich zitiere hier Alaida Aßmann, Hauptakteurin der deutschen Gedächtnisforschung. Nach den gesellschaftlichen Klassen präsentieren sich heute Generationen als neue soziale Gruppe mit einer komplexen Dynamik. Obwohl in dieser Dynamik zunehmend auch ökonomische Spannungen eine Rolle spielen, geht es bei dieser Auseinandersetzung auch um Werte und Vorurteile, um die Fragen der Erinnerung und Identität. Zitat Ende. An diesem Auszug aus einer 2005 in Wien gehaltenen Rede wird deutlich, was mit dem Wandel der Perspektive sowie in die Kulturwissenschaften profilieren gewonnen ist. Zum einen verweist Aßmann uneingeschränkt auf ökonomische, fiskale und soziale Verhältnisse und eventuellen politischen Spannungen. Was Aßmann zum anderen allerdings leistet, ist die Umwertung dieser Probleme in ein außerpolitisches, in das psychologische, wonach sich Identität schlechthin selbst ins Recht setzt, um abseits aller ganz praktischen Nöte und Drangsale als das Wesentliche erscheint. Von den ökonomischen und politischen Strukturen der Gesellschaft ist somit nicht mehr die Rede, wenn es um die Quasi-Hygiene einer Volksmentalität geht, um die Auflösung des historischen Subjektes in Gruppenpsychen und schon gar nicht mehr um so etwas Abwegiges wie Revolution. Dieser Wandel erscheint, grob formuliert, aber im Geiste Candides und in Worten Roland Barthes, als das Bemühen eines bürgerlichen Gemüts, alles ihn eigentlich Anherrschende in den Status des Unausweichlichen zu heben und als das moralisch Gute zu adeln, auch wenn das um den Preis der Verdummung zweiten Grades geschieht, nämlich der wissentlichen Mythisierung. Diese zeigt sich, wie eben beobachtet, in der bloßen Bewegung von Antinatur in Pseudonatur, von Politik in Identität, Kultur, Psychologie. Diese neue, hegemoniale Lesart der Welt konfrontiert sich nicht mehr mit der Unruhe durch die Mitverantwortung an Miseren und massenhaften Elends. Sie verzeiht sich das ökonomische und das ganz handgreiflich werdende Gegeneinander der faktisch immer noch existierenden Gewalten als sekundärer, unwesentlicher Ausdruck von postmodernen, also eigentlich anachronistischen Irritationen. Selbst ein Globalisierungskritiker wie Nigri vermag das Herrschaftliche gegenüber nicht mehr einzugrenzen und vertraut auf die Selbstreinigung im Status quo, die eine Revolution ersetzt. Mit Emphase und zu Recht widerspricht dem Chantal Mouffe in ihrem Buch Exodus und Stellungskrieg, die Zukunft radikaler Politik aus dem Jahr 2005, eine Analyse prominenter postpolitischer Vision. Zum einen ist für Mouffe die Herrschaft auch in einer sich als Ultima Ratio verstehenden Realpolitik nicht aus der Welt und darum auch sehr wohl zu bestimmen. Zum anderen erscheint es ihr als politische Aufgabe, als Armut intellektuelle Analyse bzw. als bloßen Trostgedanke, wenn sich die Menschen trotz Misere nicht organisieren und stattdessen auf ein teleologisches, stark an das Vulgär-Marxismus orientierte Heilsversprechen klammern, nämlich der Kapitalismus bereite sich selbst ein Ende. Der für die Neuzeit und die mit ihr befasste Geschichtswissenschaft zentrale Begriff der Revolution ist nicht mehr in der öffentlichen politischen Debatte zu hören. Auch daher scheint es plausibel und überhaupt nicht verwunderlich, dass sich dieses auch in Veröffentlichungen spiegelt. Der Begriff der Revolution zum Beispiel fehlt vollkommen im aktuellen Lexikon geschichtswissenschaftlicher Grundbegriffe, 2002 herausgekommen. Stattdessen finden sich dort Einträge des entpolitisierten Begriffes von Geschichte en masse, so zur Posthistoire oder Psychogeschichte, zu Erinnern, zu Mentalitäten und zu Traditionen. Man scheint also angekommen, wenigstens konkurrenzlos, ein Diskurs der Revolution nicht von dieser Welt. Im Resultat, also zusammengenommen, dieser prominenten, elaborierten und alimentierten Blickweisen auf die politische Gegenwart erscheint das Finden und Fällen eines kritischen, politischen bzw. ökonomischen Urteils unzeitgemäß und unangemessen. Man wird verunfähigt, gerade trotz des Mehr an Wissen, eine politische Analyse anzustellen, ein profundes Urteil zu fällen. Die Resultate dieser intellektuellen Schlaglosigkeit sind allerorts zu finden. Ich verweise hier lediglich auf zwei Beispiele. Zum Anlass des interdisziplinären Ausstellungsprojektes 20 Jahre gepflegte Verwesung Zombie DDR im Herbst letzten Jahres hier in dieser Galerie, mir unter anderem, gab es eine Analyse deutscher öffentlich-rechtlich wie privat finanzierter TV-Produktion über die DDR vor ihrem Ende, nach ihrem Ende. Dabei zeigte sich eine Haltung, wonach man in der BRD als politische, wonach man an der BRD als politische, ökonomische, moralische und schlichtweg menschengemäße Veranstaltung nichts mehr auszusetzen habe, gilt diese nunmehr als Inkorporation einer essentiellen Freiheit des Blutes und der Absenz von Politik und Staat schlechthin, wo der Mensch nun endlich uneingeschränkt zu sich als Mensch sich verhalten könne. Anderes Beispiel, auch aus aktuellem Anlass, die Berichterstattung zum einen über die Hungersnöte 2008 und zum anderen über die kürzlichen Unruhen in Thailand haben sich selten bzw. nicht mehr an den Gründen aufgehalten. Zwar galt ein uneingeschränktes Verständnis für die Motive Hunger, politische Mitsprache, allerdings galten diese nicht bzw. wurden zunichte gemessen an der Situation, die bestehende öffentliche und staatliche Ordnung zu irritieren bzw. gar zu bedrohen. Die Hungernden wurden erst dann Thema, als sie auf die Straße gingen und dort als Bedrohung staatlicher und ökonomischer Ordnung etikettiert wurden. Die Vokabel Chaos stellte fortan die Ordnung ins Recht, delegitimierte darüber aber alle Gründe, die die Leute auf die Straße brachte, und fragte sich nicht mehr, warum zur Gewalt als letztes Mittel politischer Kommunikation gegriffen wurde. Die Demonstration galt als Störung und als Fremdkörper. Ausladend, letzte Worte. Die Revolution schläft nie. Gemessen an der Innovationsnot der kapitalistischen Konkurrenz stimmt das auffallend. Auch wenn die technische Forschung zuweilen mit anderen Zielen antritt, siehe Singularity University, die das Armutsproblem lesen will mit Technik, die technischen Innovationen verhalten sich immer indirekt proportional zu der Armut, die sie beseitigen wollen, stattdessen fabriziert sie diese, erhält sie aufrecht und mehrt sie. Die Revolution schläft nie. Gemessen an den zeitgenössischen politischen Diskursen kann man sagen, sie ist übernächtigt und kurz vor dem Zustand, Gespenst zu werden. Sie ist nicht mehr von dieser Welt, denn diese Welt versteht sich in den durchgesetzten Meinungen der Politik, Wissenschaft und Kunst als die beste der möglichen, Nöte bestimmen nur mehr in der Feinjustierung. Wie auch immer, Revolution meinte einmal die Beseitigung der Verhältnisse, die sich gegen das Individuum seine Wohlfahrt richtet. Revolution ist kein mentalitätsgeschichtlicher Begriff. Er will keine nackende Idee ins Recht setzen, sondern dem Menschen als letztes Mittel zu seinem Recht, zu seinem Leben verhelfen. Dies ist, wie oben gezeigt, manchmal weder in Beibehaltung der ökonomischen Situation noch eine diese schützende politische Macht zu haben. Ob es Not tut, dafür braucht es ein Urteil und einen Begriff. Die Suche nach diesem muss sich im ersten Schritt von der verunklarenden, den politischen bzw. ökonomischen Charakter der Verhältnisse leugnenden öffentlichen wie institutionellen Rede freimachen. Von einer verunklarenden und kompensatorischen der Kunst, einer Rede, die mittlerweile da angelangt ist, die westliche Demokratie, den Staat und den Kapitalismus als den Menschen gemäß nachzuweisen, also die Differenz zwischen politischer, ökonomischer Kultur und Natur komplett zu tilgen. Diesen Abstand zu entwickeln ist schwer, schon allein deshalb, weil wir als Geisteswissenschaftler und Künstler von Stiftungen und Forschungsgemeinschaften alimentiert werden. Man muss leider außerdem den Mut haben. Wovon reden wir also, wenn, wie auf der Eiderungskarte, universalistische und ahistorische Großbegriffe wie Utopien, Ideale und Dynamiken fallen? Das sind also die Kontexte und die Fragen, in denen sich der Titel und die Arbeiten von Bernd Neumanns Ausstellung bewegen. Sich diesen auszusetzen, dazu hat er sich und uns als Betrachter expresses Verbes herausgefordert. Somit willkommen im Dialog. Danke.